ein paar Millionen Jahren. Die Erde war noch Sumpf und Sand, als es noch keine Menschen gab. Und weder Stadt noch Land, da habe ich schon mal gelebt. Und zwar als Regenwurm. Eine kleine Schnecke bot ihr Haus als Schutz an vor dem Sturm. Sie sagte, komm doch rein, Mann, was kriechst du nackt herum? Mich lockte ihre Nähe an. Sie sagte, sei nicht dumm, du frisst dich durch den Dreck, du armer kleiner Wurm. Ich biete dir mein Haus als Schutz vor dem Sturm. Als Schutz. Ich lebe von Erde.